So, das waren die Nachrichten von Fahrradio, unser weiteres Programm. Es folgt nun Flitz für Kids, die Sendung für mobile Kinder. Unsere Meldungen für die Autofahrer: Stau auf allen Straßen im Innenstadtbereich. Für die Fahrradfahrer: freie Fahrt auf allen Wegen. Vorsicht, Gefährdung durch ausflippende Autofahrer möglich. Auf dem Fahrradweg Bahnstraße Behinderung durch falsch parkende Autos. Wir wünschen Ihnen noch eine gute Fahrt. Flitz für Kids, das Radio für mobile Kinder. Heute mit unserem spannenden Hörspiel Die vier Ventile und vielen Informationen rund ums Fahrradfahren.